Erster, wenn ein Dieb nachts beim Einbruch ertappt und dabei getötet wird, dann ist der Täter nicht schuldig. Zweiter, wenn es aber schon Tag ist, wenn der Dieb getötet wird, dann ist der Täter schuldig. Er muss den Schaden ersetzen, und wenn er kein Geld hat, soll er wegen seines Diebstahls als Sklave verkauft werden. Dritter, wenn das gestohlene Tier, zum Beispiel ein Rind, ein Esel oder ein Schaf, lebend bei ihm gefunden wird, dann muss er das Doppelte zurückgeben. Vierter, wenn jemand sein Vieh auf einem Feld oder Weinberg weiden lässt und es auf einem fremden Feld frisst, dann muss er den Schaden mit dem besten Ertrag seines eigenen Feldes ersetzen. Wenn das Vieh das ganze Feld abweidet, muss er den besten Teil seines Ackers oder Weinbergs als Ersatz geben. Fünfter, wenn ein Feuer ausbricht und sich auf trockenes Gras ausbreitet, sodass Getreidehaufen, stehendes Korn oder andere Feldfrüchte verbrennen, dann muss der Verursacher des Brandes den vollen Schaden ersetzen. Sechster, wenn jemand einem anderen Geld oder wertvolle Dinge zur Aufbewahrung gibt und diese aus dem Haus gestohlen werden, dann muss der Dieb, wenn er gefunden wird, das Doppelte als Ersatz zahlen. Siebter, wenn der Dieb jedoch nicht gefunden wird, dann muss der Hausbesitzer vor Gott schwören, dass er das Eigentum des anderen nicht genommen hat, damit die Sache geklärt wird. Achter, bei jedem Streit um Eigentum, zum Beispiel um ein Rind, einen Esel, ein Schaf, ein Kleidungsstück oder etwas Verlorenes, bei dem jemand sagt, das ist es, soll die Sache beider vor Gott gebracht werden. Wenn Gott ihn für schuldig erklärt, muss er dem anderen das Doppelte als Ersatz zahlen. Neunter, wenn jemand einem anderen ein Tier, wie einen Esel, ein Rind oder ein Schaf, zur Bewachung gibt und es stirbt, verletzt wird oder gestohlen wird, ohne dass es jemand gesehen hat. Zehnter, dann soll ein Eid bei Jahwe entscheiden, ob er das Eigentum des anderen genommen hat. Wenn der Besitzer diesen Eid akzeptiert, muss der andere keinen Ersatz leisten. Elfter, wenn das Tier gestohlen wurde, dann muss er es seinem Besitzer ersetzen. Zwölfter, wenn ein wildes Tier das Tier getötet hat und er dies beweisen kann, dann muss er keinen Ersatz leisten. Dreizehnter, wenn jemand ein Tier von einem anderen leiht und es verletzt wird oder stirbt, während der Besitzer nicht dabei war, dann muss der Leihende es ersetzen. Vierzehnter, wenn der Besitzer aber dabei war, dann muss der andere keinen Ersatz leisten. Wenn das Tier gemietet war, dann ist der Lohn dafür die Entschädigung. 15. Wenn jemand eine unverlobte Jungfrau verführt und mit ihr schläft, dann muss er das Brautgeld für sie zahlen und sie heiraten. 16. Wenn ihr Vater sich jedoch weigert, sie ihm zur Frau zu geben, dann muss er so viel Silber zahlen, wie das Brautgeld für Jungfrauen ist. 17. Eine Zauberin sollst du nicht leben lassen. 18. Jeder, der sexuelle Handlungen mit einem Tier vornimmt, soll mit dem Tod bestraft werden. 19. Wenn jemand anderen Göttern opfert und nicht nur Jahwe, dann soll er getötet werden. 20. Du sollst einen Fremden nicht schlecht behandeln oder ihm Gewalt antun, denn ihr wart selbst Fremde in Ägypten. 21. Ihr sollt eine Witwe oder Waise niemals schlecht behandeln. 22. Denn wenn du sie schlecht behandelst und sie dann zu mir um Hilfe rufen, dann werde ich ihren Hilferuf sicher hören. 23. Und ich werde zornig werden und euch mit dem Schwert töten, sodass eure Frauen Witwen und eure Kinder Waisen werden. 24. Wenn du einem armen Menschen aus meinem Volk, der bei dir wohnt, Geld leihst, dann sollst du ihn nicht wie ein Wucherer behandeln. Ihr sollt ihm keine Zinsen berechnen. 25. Wenn du das Obergewand eines Menschen als Pfand nimmst, dann musst du es ihm bis Sonnenuntergang zurückgeben. 26. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke für den Körper. Womit sollte er sich sonst im Bett zudecken? Wenn er mich aber um Hilfe ruft, dann werde ich ihn hören, denn ich bin barmherzig. 27. Du sollst Gott nicht beleidigen und einen Anführer deines Volkes nicht verfluchen. 28. Du sollst mir deine ersten Ernten und den besten Wein nicht vorenthalten. Den Erstgeborenen deiner Söhne sollst du mir geben. 29. Genauso sollst du es mit deinem Rind und deinem Schaf machen, 7 Tage soll es bei seiner Mutter bleiben, und am 8. Tag sollst du es mir bringen. 30. Ihr sollt mir heilige Menschen sein. Fleisch, das von wilden Tieren auf dem Feld getötet wurde, dürft ihr nicht essen, sondern ihr sollt es den Hunden geben.